Wir traten in die Garage, wo es einen Tick kühler war. Ich ging sofort auf den Kinderwagen zu und prompt tönte es in meinem Kopf: »Zieh uns an! Fahr uns! Sieh uns an!« Einen Moment lang glaubte ich, die beiden tatsächlich zu sehen, nicht als Monstrosität, sondern als die Kinder, die sie zu Lebzeiten waren. Kaum fasste ich an die Handgriffe, waren sie aber verschwunden, falls sie je da gewesen waren. Auch die irre Litanei in meinem Kopf verstummte. Ich rollte den Kinderwagen leicht vor und zurück, als wäre nichts dabei. »Das mache ich nur so, Andy. Das hat nichts zu bedeuten.« »Ich habe mich im Internet über sie informiert«, sagte Pally. »Das war mir klar.« »Furchtbare Sache, das mit ihrem Sohn. Einfach nur furchtbar.« »Aber auch schon sehr, sehr lange her. Andy, was ist los? Leiten Sie die Ermittlungen in diesem Fall? Falls da überhaupt einer ist, sind Sie überhaupt befugt, mich zu vernehmen? Irgendwie habe ich da meine Zweifel.« »Nicht doch, nicht doch«, sagte er und hob beschwichtigend die Arme. »Aber Sie wissen ja, wie das ist. Man kann einen Mann aus dem Polizeidienst entfernen, aber nicht den Polizeidienst aus dem Mann. Ist in Ihrer Branche wahrscheinlich nicht anders. Sie waren in der Werbung tätig, wenn ich nicht irre.« »Sie wissen genau, wo ich tätig war, und meine Antwort lautet: Nein, das geht mir keineswegs so. Wenn ich heute überhaupt noch fernsehe, statt zu streamen, dann schalte ich bei der Werbung den Ton aus. Sie haben hier eigentlich rein gar nichts verloren, stimmt's?« »So weit würde ich nicht gehen. Ich bin, Herrgott, ich bin eben neugierig. Dieser Fall ist schon komisch. Also komisch im Sinne von eigenartig, das müssen Sie schon zugeben.« Während der ganzen Zeit schob ich den Kinderwagen vor und zurück, ein Stückchen vor und wieder zurück, die Kinder beruhigen, damit sie stillhielten. »Warum sollte die Frau alles Ihnen hinterlassen? Das lässt mir einfach keine Ruhe, und ich wette, Sie kennen die Antwort darauf.« »Was stimmte? Ich kannte die Antwort.« »Ich habe keine Ahnung.« »Und warum holen Sie sich immer wieder Ellies Kinderwagen? Denn wer sollte es sonst sein? Zu dieser Jahreszeit ist hier doch niemand.« »Also ich bin's bestimmt nicht.« Er seufzte. »Ach, Vic, nun sagen Sie's doch. Reden Sie mit mir. Wenn der toxikologische Befund negativ ist, haben Sie sowieso nichts zu befürchten, egal was zwischen Ihnen beiden vorgefallen ist.« Endlich war's raus. Er glaubte tatsächlich, ich hätte sie ermordet. »Warum helfen Sie einem alten Knochen wie mir nicht auf die Sprünge? Bleibt alles unter uns.« Ich traute diesem Wilford Brimley für Arme immer weniger, und außerdem hatte er mich bei einem heiklen Vorhaben gestört. Das Ganze hätte vermutlich sowieso nicht geklappt, aber da war ich nachtragend. Ich tat also erst einmal so, als erwäge ich allen Ernstes, seiner Bitte nachzukommen. Ich sagte: »Okay, aber vorher zeigen Sie mir Ihr Handy.« Diesmal verhinderte nicht einmal der Schnauzer, dass ich das Grinsen unter seiner Maske erkannte. Ich wusste zwar nicht, welcher Art dieses Grinsen war, aber ich wette, es war wie das Eingeständnis des Ertappten. Tatsächlich zückte er daraufhin sein Handy, das, wie vermutet, gerade unser Gespräch aufzeichnete. »Bin wohl aus Versehen an den Button gekommen.« »Davon bin ich überzeugt. Schalten Sie es aus.« Er tat es anstandslos. »So, aber jetzt sind wir wirklich unter uns. Stillen Sie meine Neugier.« »Also gut«, sagte ich und legte eine Kunstpause ein, wie früher bei einer Präsentation vor dem Werbekunden, um Pally dann zwei Lügen unterzujubeln, gefolgt von einer nackten Wahrheit. Erstens: Ich weiß nicht, warum mir jemand immer wieder diesen Kinderwagen hinstellt. Zweitens: Ich weiß nicht, warum Ellie Bell dieses hirnverbrannte Testament aufgesetzt hat. Und zu guter Letzt, Deputy Pally, drittens: Ich habe sie nicht umgebracht. So wie es die bisherigen Ermittlungen ergeben haben, und nichts anderes wird bei der toxikologischen Untersuchung herauskommen. Jedenfalls hoffte ich das, vor allem, dass die Zwillinge sie nicht dahin gebracht hatten, alle ihre Herzmedikamente auf einmal zu schlucken, während die beiden sich bereits nach einem etwas rüstigeren Wirt umsahen. Warum sie nicht erkannten, dass ein plötzlicher Herztod nicht in ihrem Interesse sein konnte, ist eine müßige Frage. Es waren Kinder. Was erwartet man da? »Jetzt sollten Sie am besten gehen«, sagte ich und brachte den Kinderwagen zum Stillstand. »Und vergessen Sie nicht, das hier mitzunehmen.«